Schillers Briefwechsel mit Karner, Teil 4, Dresden, 6. Dezember 1791. Gustavs Deutscher Krieg als Stoff zu einem Heldengedichte ist eine Idee, die mir sehr einleuchtet. Du magst sehr recht haben, dass es besser ist, den philosophischen Inhalt an eine einzelne Haupthandlung zu knüpfen. Auch ahne ich allerhand Möglichkeiten, wie sich das Interessanteste aus der Geschichte der Menschheit in ein solches Gedicht verflechten lässt. Das Kostüm von Gustav Adolfs Zeitalter könnte dir vielleicht eine eigene Schwierigkeit verursachen, um es lebendig darzustellen. Es ist ein Mittelding zwischen dem zu prosaischen Modernen und dem idealischen, aber unbestimmten Antiken. Und aus deiner Bemerkung über die Notwendigkeit eines genaueren und ausgebreiteteren Studiums der Natur sehe ich, dass es dir jetzt darum zu tun ist, deinen Werken so viel objektiven Wert als möglich zu geben. Julian hätte wegen des Kostüms gewisse Vorteile vor Gustav Adolf. Lücken würde es geben, die die Fantasie ausfüllen müsste, aber wegen der Entfernung des Zeitalters würde sie weniger durch die Geschichte beschränkt. Das Anschließen an das griechische und römische Kostüm hätte, deucht mich, viel Anziehendes. Du wirst sagen, Julian sei uns jetzt zu fremd, aber wie vielen ist es nicht auch Gustav Adolf? Und durch lebendige Darstellung hört er auf, fremd zu sein. Dein Name, nicht der Name des Helden, muss die Leser anlocken, und wer angefangen hat zu lesen, wird schon nicht wieder aufhören, wenn er zu dem Publikum gehört, für das du schreibst, und fast glaube ich, dass der Dichter, der auf einen zu großen Teil seiner Zeitgenossen wirken will, sich in der Art seiner Wirksamkeit zu enge Grenzen setzt. Was liegt daran, ob sein Publikum in einem Zeitpunkte zusammenlebt? Die Fortsetzung deiner Stanzen erwarte ich mit Verlangen. Übrigens ist bei mir alles wohl. Minna und Dorschen grüßen dich und dein Weibchen schönstens. Dorschen würde gern deinen Wunsch erfüllen, wenn sich nur wenigstens eine anständige Gesellschaft zur Reise fände. K.